Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Donnerstagmorgen, das ist immer die Zeit, wo wir hier über Filme reden. Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin, ist im Studio. Und der erste Film, der uns interessiert, ist der, der auf der Berlinale Weltpremiere gefeiert hat, von Christian Petzold. Transit, nach dem gleichnamigen 1942 im Exil geschriebenen Roman von Anna Segers. Es geht darin um Georg, der auf der Flucht vor den deutschen Truppen es noch bis Marseille geschafft hat. Am nächsten Tag hatte dann Marseille erreicht. Ein blauer Himmel, Palmen im Wind. Es war kalt, der Mistral. Er war müde. Niemand schaute ihn an. Das ist ja das Furchtbare. Nicht, dass sie dich anstarren, dein schmutziges, müdes Gesicht, deine abgerissene Kleidung. Das Furchtbare ist, dass sie dich nicht sehen, dass du gar nicht da bist in ihrer Welt. Ein Auszug war das aus dem Film Transit von Christian Petzold. Und entweder bei uns gestern im Interview oder schon in anderen Interviews haben Sie vielleicht gehört, dass Petzold Anna Segers Flüchtlinge vor dem Faschismus durch das heutige Marseille laufen lässt. Und er hat gestern im Interview das auch gesagt, dass er eigentlich nie deutsche Schauspieler mit Hakenkreuzbinden drehen wollte, bis sie in bellendem deutschen Kommandoton sprechen. Anke Lewicke, wie muss man sich denn nun dieses Transit in die Gegenwart transferiert genau vorstellen? Na, wir haben ja eben die Erzählerstimme von Matthias Brandt gehört und er beschreibt es ja ganz schön. Menschen, die auf der Flucht sind, sind ja gewissermaßen aus ihrem Leben und auch aus ihrer Zeit gefallen. Es sind einfach ortlose Geschöpfe und diesen Zustand möchte eben Christian Petzold so sinnlich erfahrbar machen im Kino und deshalb eröffnet er einen Transitraum, wo eben die Erzählungen aus der Geschichte und aus der Gegenwart zusammenfließen. Das hört sich jetzt alles so nach Kopf- und Konzeptkino an, aber es hat eine schöne Selbstverständlichkeit auf der Leinwand. Also Georg, gespielt von Franz Rokowski, kommt dann eben nach Marseille und er flieht vor den deutschen Truppen. Diese deutschen Truppen sieht man aber nie. Es gibt immer nur Gespräche um die deutschen Truppen. Und in Marseille, in der Hafenstadt angekommen, muss er sich dann aber immer vor der Polizei verstecken. Und das ist die heutige Polizei. Und er hat Briefe dabei, die sind in Sütterlin geschrieben. Man sieht in dem ganzen Film kein Handy. Dann freundet er sich aber mit einem kleinen Jungen an. Das ist der Sohn eines auf der Flucht verstorbenen Kameraden. Und er kennt dann wiederum Borussia Dortmund. Und das hat aber, geht alles so zusammen. Also es hat nichts Irritierendes, kein Verfremden. Und das wirklich Schöne an dem Film ist, oder auch das Bedrohliche ist, dass eben ohne Hakenkreuze, ohne NS-Uniform die Bedrohung des Dritten Reiches einfach da ist. Aber gleichzeitig hallen natürlich in den Bildern auch die Geschichten von gegenwärtigen Flüchtlingen, die jetzt aus der anderen Richtung nachkommen nach. Und das geht alles wirklich ineinander über. Man könnte bestenfalls vielleicht von einem Echo-Effekt sprechen. Nun hat ja Christian Petzold gesagt, dass er sich in seinen Filmen immer auch auf andere Klassiker bezieht. Gibt es dann auch hier sowas wie einen Referenzfilm? Ja, sagt er ja immer wieder. Casablanca war auch einer der Lieblingsfilme von Anna Segers. Es gibt zwar keine Bar, aber es gibt ein Bistro. Und da kommen mit Georg auch noch andere Menschen zusammen, die wie er auf ein Transitvisum warten. Da ist eben Barbara Auer, die spielt eine Frau, die passt auf die Hunde von zwei Freunden auf, die schon eine Schiffspassage bekommen haben. Dann gibt es den Dirigenten von Justus von Donani gespielt und der bricht irgendwann vor Erschöpfung zusammen. Es gibt auch eine mysteriöse Fremde, wie eben auch bei Casablanca, das ist dann Paula Bär und sie sieht in Georg eben in ihren ehemaligen verschwundenen Verlobten, er verliebt sich in sie und es gibt eben auch den Barbesitzer oder den Bistrobesitzer und das ist Matthias Brandt und er erzählt eben diese ganzen Geschichten, wie wir eben im Ausschnitt gehört haben, auch so ganz sachlich, dass die Dramatik rauskommt und ich finde das einfach einen unheimlich vielschichtigen Film. Also er ist mit seinen Bildern, die so licht und klar sind, großes Kino. Dann ist es eine kluge Literaturverfilmung, weil wirklich Christian Petzold es schafft, den Geist dieses Exilromans von Anna Segers zu erfassen und es ist so ein typischer Christian Petzold-Film, weil er eröffnet ja immer Denkräume, in denen sich so Geschichte und Politik einander erhellen und reflektieren und das macht er hier auch. Also eine begeisterte Filmkritikerin und eine eindeutige Empfehlung an unsere Hörerinnen, sich diesen Film anzugucken, Transit von Christian Petzold. Wir haben immer zwei Filme am Donnerstagmorgen. Filmstars Don't Die in Liverpool heißt der nächste, den Sie uns vorstellen möchten. Und der Titel wirft ja schon die erste Frage auf. Was bitte haben Filmstars in Liverpool verloren? Ja, das ist eine Geschichte, die kommt aus dem wahren Leben, hat aber eine unglaubliche Kinomelodramatik. Und das Ganze basiert auf der Biografie von Peter Turner. Der war mit 28 so ein Tingle-Schauspieler, hat sein Glück in London versucht. Und da hat er so eine alternde Diva kennengelernt, hat sich auch in sie verliebt. Und das war Gloria Graham. Das wusste er noch damals nicht, dass sie sogar mal einen Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen hat. Und der Film fängt eigentlich an, da ist die große Liebesgeschichte schon zu Ende. Und sie bittet ihn, ihn doch mit nach Liverpool zu ihren Eltern zu nehmen. Und da kriegt er mit, dass sie eigentlich schwer krank ist und in Rückblenden wird nochmal diese Liebesgeschichte erzählt und das ist manchmal ganz schön sentimental, viel Musik, obwohl die beiden Darsteller Jimmy Bell und Annette Bening eigentlich alles mit Körpern, Blicken und Gesten erzählt. Aber dann gibt es wieder so schöne Momente, sie fahren dann in den Rückblenden einmal auch nach Hollywood und dann wird wie damals in den 50er Jahren wieder mit einer Rückprojektion gearbeitet, also da hat der Film dann wieder was und ist vor allen Dingen schönes Schauspielerkino und ja, und in Liverpool muss dieser Star dann sehen, wie sie eben damit zu Rande kommt, dass sie am Altern ist und vielleicht auch im Sterben liegt. Das ist also auch ein Film über das Älterwerden einer Schauspielerin, wo der große Ruhm schon lange verblasst ist. Ja, und das macht Annette Bening wirklich toll. Das ist ja überhaupt eine Schauspielerin, die auch, wenn man sie bei öffentlichen Auftritten sieht, eigentlich nie Angst hat, ihre Falten zu zeigen. Hier in dem Film spielt sie natürlich eine Diva. Da sieht man eben, wie sie die Falten immer wieder wegschminkt. Also man sieht so den Akt, wie der schöne Schein entsteht. Und sie macht das wirklich ganz toll, weil sie so die zwei Seelen der Brust einer Filmdiva so zum Vorschein bringt. Einmal diese Exzentrik, den Narzissmus, geliebt werden zu wollen, gesehen werden zu wollen, aber auch die unglaubliche Verletzlichkeit, die eben immer auch mit dabei ist. Also auch eine Empfehlung, selbst wenn da so viel Musik drin ist und ein bisschen Schmalz. Ja, also ein bisschen klassisches Kino, aber einfach Annette Bening ist zum Daniederknien. Anke Lewicke war das, unsere Filmkritikerin. Zwei neue Filme, die heute in die Kinos kommen. Filmstars Don't Die in Liverpool, der eine. Und die andere Empfehlung, Transit von Christian Petzold. Beide sind ab heute in den deutschen Kinos.